Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Tod in Hollywood. Es war ziemlich schwül draußen und durch das Licht, das in mein Büro drang, sah ich den Staub tanzen. Ich las die zwei Briefe, die ich in den vergangenen 4 Jahren erhalten hatte. Der eine war an einen Filippo Malone adressiert und der andere stammte von mir und war nie beim Adressaten angekommen. Ich machte mir nichts daraus, denn plötzlich stand eine junge Frau in meinem Büro. Ihr Gesicht hing vor einigen Monaten als Zahnpasta-Reklame in der Stadt. Ihre Zähne glänzten noch immer und auch der Rest war kaum zu übersehen. Sind Sie noch frei? Sehe ich aus wie eine Toilette? Ich dachte, dass einer der bekanntesten Privatdetektive der Stadt vielleicht dauernd ausgebucht ist. Ach, wissen Sie, unser eins ist wählerisch. Das, was ich Ihnen anbiete, wird Sie sicherlich interessieren. Vermutlich bin ich Ihnen nicht ganz unbekannt. Da haben Sie recht. Selbst ich muss mir diese albernen Werbespots im Fernsehen manchmal ansehen. Was mich interessieren würde, putzen Sie Ihre Zähne tatsächlich mit dieser schleimigen Paste, für die Sie werben? Ich bitte Sie, ich bin Schauspielerin. Das mit der Zahnpasta ist längst passé. Haben Sie nicht gelesen, dass ich dabei bin, ganz groß herauszukommen? Ach, wissen Sie, die meisten sind gerade dabei, ganz groß rauszukommen. Vielleicht sagen Sie mir mal, wie Sie heißen und was ich für Sie tun kann. Mein Name ist Rita Solaris und ich bin Schauspielerin. Haben Sie sonst noch irgendwelche Probleme? Zum Beispiel eine Leiche im Kühlschrank oder einen eifersüchtigen Ehemann unterm Bett? Ach, nichts dergleichen. Jemand will mich umbringen. Das ist aber nicht nett. Obwohl ja ein paar Berühmtheiten erst nach ihrem Ableben groß herausgekommen sind, vielleicht wäre das auch in Ihrem Fall karrierefördernd. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Aber zuerst muss dieser Film fertiggestellt werden. Wir sind gerade mitten in den Dreharbeiten und da geschehen sehr seltsame Dinge. Gestern zum Beispiel wäre ich beinahe auf einen Nagel gesessen, der auf meinem Garderobestuhl lag. Das ist in der Tat ein schreckliches Attentat. Und wie? Der Nagel war nämlich rostig. Nicht auszudenken, wenn ich mich tatsächlich hingesetzt hätte. Und Sie möchten, dass ich herausfinde, wer es auf Ihren Allerwertesten abgesehen hat? Ich möchte, dass Sie während der Dreharbeiten dabei sind und eingreifen, sobald diese Person wieder zuschlägt. Mein Regisseur ist unterrichtet. Er hat nichts dagegen einzuwenden. Ich streichelte meine Bartstoppeln und lächelte. Die Aussicht, ein wenig in den Kulissen eines Films herumzustehen und das Hinterteil der Hauptdarstellerin vor rostigen Nägeln zu schützen, war zwar nicht gerade das Gelbe vom Ei, aber besser als gar nichts. Rita Solaris füllte einen Scheck aus und ich versprach, in einer Stunde am Drehort zu sein. Es dauerte schließlich etwas länger. Der Drehort war eine alte Fabrikhalle am Stadtrand. Es herrschte ein emsiges Treiben. Von meiner Klientin war nichts zu sehen. Möglicherweise war sie schon einem rostigen Nagel zum Opfer gefallen. Ein Mann kam auf mich zu und musterte mich. Sind Sie das Double für Eric? Wie kommen Sie darauf? Sehe ich etwa aus wie ein Mann, der gerne Treppen hinunterfällt oder durch Glasscheiben springt? Papa, es war so abgemacht, dass das Double hier bereitsteht. Haben Sie schon mal gespielt? Poker, Backgammon, Schach, was Sie wollen. Na gut, Sie können sich da drüben hinstellen. Ich stelle mich überhaupt nirgends hin. Jetzt stellen Sie sich nicht so an, die Szene dauert bloß 30 Sekunden. Völlig harmlos. Und weshalb brauchen Sie dann ein Double, wenn die Szene so harmlos ist? Wissen Sie was? Sie können mich mal. Ach, da kommt ja Rita. Rita, weißt du, wo das Double für die Bettszene ist? Keine Ahnung. Ach, Maloney, Sie können mitkommen. Ich bin noch nicht dran. Moment mal. Hat er gerade gesagt, dass die ein Double für eine Bettszene brauchen? Na klar, gefährliche Szenen werden alle mit Doubles gedreht. Das da ist Peter, unser Double für alle Raucherszenen. Vielleicht bin ich ja doch der richtige Mann. Für gewisse Szenen, meine ich. Bravo, guter Mann. Nur zu, Erik wird sich freuen. Also, keine Zungenküsse, nur streicheln. Ihr Partner hat einen Bart. Das stört Sie doch hoffentlich nicht, oder? Moment mal, sagten Sie Bart? Tut mir leid, ich bin allergisch gegen Barthaare. Ich habe ja nichts gegen diese modernen Filme, aber ich bin mehr der altmodische Typ. Lass ihn, Paul. Er ist der Detektiv, von dem ich dir erzählt habe. Vielleicht können Sie bei der nächsten Szene als Statist im Hintergrund stehen. Wäre doch toll. In einem Krimi ein Detektiv als Statist. Sie nahm mich beim Arm und führte mich an einigen Scheinwerfern vorbei. Eine Frau erklärte mir die Szene. Irgendein Ganove sollte wild in der Gegend herumballern und die Hauptdarstellerin musste dabei unablässig kreischen. Und im Hintergrund standen einige Komparsen und wunderten sich. Ich setzte mich zu Rita Solaris in die Garderobe und wartete. Eine Stunde später wartete ich noch immer. Danach döste ich ein wenig vor mich hin. Als ich wieder erwachte und draußen nachschaute, waren sie schon beim Drehen. Ich hatte meinen Auftritt verschlafen. Gut, Probe. Rita, geh ein bisschen nach rechts, damit du besser losrennen kannst, wenn die Schießerei beginnt. Okay, sehr gut. Also dann mach mal. Das ist das Ende, Natascha! Stopp, stopp, stopp, was heult denn das? Wer hat dem Statisten gesagt, dass er umfallen soll? Sieht doch grauenhaft aus. Kein Mensch fällt so hin, wenn er tot ist. Aber Bobby, Hilfe! Der ist tatsächlich tot. Da ist alles voll Blut. Alle schauten entgeistert auf den Statisten, der tot im Raum lag. Die Kugel hatte sein Gesicht durchschlagen. Es hat manchmal sein Gutes, wenn man nicht ehrgeizig ist und berühmt werden möchte. Sonst wäre ich jetzt dagelegen. Wenigstens hätte ich mir dann das Gekreische meiner Klientin nicht mehr anhören müssen. Es herrschte ein ziemliches Chaos. Der Regisseur lag in einer Ecke und jemand flößte ihm irgendwelche Tropfen in den Mund. Meine Klientin hatte aufgehört zu kreischen und saß auf einem Metallkoffer. Der Mann, der den Todesschuss abgegeben hatte, schaute ungläubig auf die Waffe, die er noch immer in der Hand hielt. Und die Polizei tat ihr Übriges, um das Chaos noch ein wenig zu vergrößern. Na, Maloney, treten Sie jetzt in drittklassigen Krimis auf oder sind Sie ganz zufällig hier? Erraten. Ich nehme an, dass Sie den Fall bereits geklärt haben. Klare Sache. Jemand hat anstelle der Platzpatronen scharfe Munition in den Revolver geladen. Und dieser jemand hat auch gleich abgedrückt. Wir werden den Mann mitnehmen. Wetten, dass er bald gestehen wird? Und weshalb sollte er das tun? Oder haben Ihre Jungs von der Spurensicherung auf den Klebstreifen ein Motiv gefunden? Alles schön der Reihe nach. Wir haben eine Leiche und wir haben einen Mörder. Und das Motiv liegt irgendwo dazwischen. Er ging stolz weg und nahm den Todesschützen gleich mit. Meine Klientin ließ sich von ihrem Chauffeur nach Hause fahren und der Regisseur wurde mit Blaulicht ins Spital gekarrt. Nur die Leiche blieb noch ein wenig liegen und wurde fotografiert. Ich ging hinter die Kulissen zu den Requisiten und der Dame, die dafür zuständig war. Ich kann das alles nicht glauben. Das ist schrecklich und ich habe die Waffe geladen. Unvorstellbar. Haben Sie öfter scharfe Munition auf Lager? Natürlich nicht. Das waren alles Platzpatronen. Ich habe die Waffe mit Platzpatronen geladen. Irgendjemand muss die Patronen vertauscht haben. Die Polizei nimmt an, dass der Todesschütze derjenige war, der das getan hat. Giovanni? Das kann ich einfach nicht glauben. Weshalb sollte er das tun? Weshalb sollte er diesen Statisten umbringen? Vielleicht wollte er gar nicht den Statisten erschießen. Sie glauben doch nicht etwa das... Nein. Weshalb sollte er das tun? Sie wiederholte die Frage noch einige Male. Ich wusste auch keine Antwort darauf. Was fehlte, war ein einleuchtendes Motiv. Wenn dieser Giovanni die Waffe manipuliert hatte, weshalb ging er das Risiko ein, selbst zu schießen? Rechnete er damit, dass die Polizei das Ganze als bedauerlichen Unfall abtun würde? Ich verließ den Drehort und ging zurück in mein Büro. Kurz darauf tauchte meine Klientin auf. Die Dreharbeiten sind vorläufig abgeblasen. Der Regisseur hat einen Nervenzusammenbruch. Und auch ich bin ziemlich geschockt. Glauben Sie, dass die Schüsse für Sie gedacht waren? Wem sonst? Wer hätte ein Interesse daran, einen Statisten zu erschießen? Kann dieser Giovanni Sie nicht ausstehen? Giovanni? Nein, der war es nicht. Giovanni hat nichts gegen mich. Im Gegenteil. Aber er hat die Schüsse abgegeben. Haben Sie die Frau, die für die Requisiten zuständig ist, gesehen? Ja. Sie sagt, dass sie die Waffe mit Platzpatronen geladen hat. Wussten Sie, dass Ihr Freund ein großer Verehrer von mir ist? Mit anderen Worten, die Requisite war und ist eifersüchtig auf Sie. Genau. Sie hatte ein Motiv und sie war es, die Waffe geladen hat. Giovanni war nur ein Instrument in ihren Händen. Das klang alles plausibel. Ich machte mir einige Notizen und danach verschwand meine Klientin. Sie sah noch immer ganz lecker aus und sie war eine jener Frauen, die auch alles darauf anlegten, lecker auszusehen. Ich rauchte eine Zigarette und suchte mir dann die Adresse des Produzenten des Films heraus. Bevor ich jedoch fündig wurde, klingelte das Telefon. Maloney? Na, Maloney, studieren Sie gerade eine neue Rolle ein oder haben Sie sich wieder mal unter den Schreibtisch gelegt, um Schafe zu zählen? Unter meinem Schreibtisch leben keine Schafe. Ich nehme an, dass Sie wieder mal neue Erkenntnisse gewonnen haben. Vermutlich haben Sie herausgefunden, dass der Tote ein Verhältnis mit dem Kanarienvogel, dieses Giovanni, hatte. Falsch, Maloney. Giovanni besitzt keinen Kanarienvogel. Dafür haben wir in seiner Wohnung scharfe Munition gefunden. Raten Sie mal, welches Kaliber? Wenn Sie so fragen, ist eh alles klar. Genau, Maloney. Das gleiche Kaliber, mit der auch der Statist erschossen wurde. Giovanni brauchte also nur die Platzpatronen mit seinen eigenen Patronen zu vertauschen. Und weshalb ballert er damit vor einem Dutzend Zeugen einen Mann nieder? So blöd kann selbst Giovanni nicht sein. Als wir ihn mit dem Fund konfrontierten, ist er zusammengebrochen. Jetzt liegt er da nieder und brabbelt wirres Zeug. Ist doch ganz einfach. Niemand käme auf die Idee, dass jemand so blöd sein könnte. Gerade deshalb hat er es getan. Mit Ihrer Logik könnten Sie auch beweisen, dass sich der Mars um die Erde dreht und alle 24 Stunden einige Sekunden lang Lambada tanzt. Lambada? Ist das dieser Tanz, der jetzt ganz modern ist? Meine Frau besucht einen solchen Kurs. Sie möchte unbedingt, dass ich auch mal hingehe. Nur das nicht. Polizisten dürfen keine Minis tragen. Verstößt gegen Anstand und Sitte. Lassen Sie die Sitte aus dem Spiel, Maloney. Die haben es auch nicht einfach heutzutage. Ich hörte ihm noch eine Weile zu. Er war nun davon überzeugt, dass Giovanni den Statisten ermordet hatte. Ein Motiv fehlte weiterhin. Aber mit solchen Details geben sich Polizisten nicht gerne ab. Mir war jedoch klar, dass der Fall noch lange nicht gelöst war. Meine linke Kniescheibe juckte. Das tut sie immer, wenn sie von einer Mücke gestochen wurde. Ich blätterte in einigen Zeitungen. Meine Klientin war überall groß herausgekommen. Allen Journalisten hatte sie erzählt, dass der Mordanschlag eigentlich ihr gegolten habe. Und die Pressemeute stürzte sich begierig auf diese Story. Auch im Radio plapperte ein Mann die Geschichte zwischen zwei Musiktiteln daher. Ich schaltete das Ding aus und schmiss es in das Spülbecken. Dann machte ich mich auf den Weg. Das Spital, in dem der Regisseur lag, war eine dieser Privatkliniken, in denen nur vergoldete Blinddärme rausoperiert wurden. Neben dem Bett saß die Frau von der Requisite. Das ist der Detektiv, von dem ich dir erzählt habe, Bobby. Ach ja. Mhm. Glaubt die Polizei immer noch an die Schuld dieses Giovanni? Es spricht einiges gegen ihn. Rita Solaris bestreitet bitte, jedoch... Bitte, bitte sprechen Sie diesen Namen nicht in meiner Gegenwart aus. Ich kann ihn nicht mehr hören. Sie ist immerhin die Hauptdarstellerin in Ihrem neuen Film. Weiß der Teufel, wie ich mich auf das einlassen konnte. Diese Nervensäge glaubt, sie sei die Garbo der 90er Jahre. Dabei kann sie nicht mal Schwedisch. Hat sie denn kein Talent? Doch, doch, doch. Sie hat ein Riesentalent, allen auf die Nerven zu gehen. Jede Aufnahme muss so ausgeleuchtet sein, dass man das Muttermal an ihrem Hals nicht sehen kann. Alles andere ist ihr egal. Sie müssen das verstehen, Maloney. Sie hat manchmal stundenlang gemeckert, wenn sie glaubte, dass die Szene nicht richtig ausgeleuchtet war. Rita Solaris glaubt, dass die Schüsse ihr galten. Und sie verdächtigt sie, weil sie eifersüchtig auf sie seien. Ach, Blödsinn. Weshalb sollte ich eifersüchtig sein? Ich habe mich von meinem Freund getrennt, schon vor einigen Wochen. Ich werde mit Bobby zusammenleben. Falls ich je wieder aus diesem Bett aufstehe. Und jetzt wäre ich froh, wenn Sie sich verabschieden würden. Sie erinnern mich zu sehr an diese zickige Bonsai-Garbo. Ich ließ die beiden allein. Der Mann sah nicht sonderlich gut aus. Vermutlich war sein Magen bloß noch ein großes Geschwür, das rhythmisch vor sich hinzuckte. Ich ging zurück in mein Büro. Meine Klientin erwartete mich schon. Sie wedelte mit einem Scheck vor meiner Nase herum. Ich mag das nicht sonderlich. Ich möchte, dass Sie den Fall abschließen. Fühlen Sie sich denn nicht mehr bedroht? Doch, aber was soll's. Wenn mich jemand umbringen will, dann schafft er das auch, egal ob ich nun einen oder ein Dutzend Detektive in meiner Nähe habe. Na, meinetwegen. Ich werde einige Franken auf die hohe Kante legen, damit ich Blumen kaufen kann, wenn es soweit ist. Besten Dank. Ach ja, ich würde Sie gerne heute Nacht zum Abend, ich meine, heute Abend zum Nachtessen einladen. Um 9 bei mir. Es klang wie ein Befehl. Ich nickte schweigend. Rita Solaris verdrehte ein wenig ihre Augen und verabschiedete sich mit einem gekonnten Hüftschwung. Ich ging unter die Dusche und danach einkaufen. Um 9 saß ich bei der schönen Rita und rauchte. Sie trug ein kurzes Abendkleid, bei dem es ein ewiges Rätsel blieb, wie sie überhaupt in das enge Ding schlüpfen konnte. Ich ließ meine Zigarette auf den Boden fallen und fluchte dabei theatralisch. Na, nervös, Maloney? Es geht. Nanu, was haben wir denn da? Was ist das? Eine hübsche kleine Revolverkugel. Das gleiche Kaliber, das auch im Kopf des Statisten stecken blieb. Und sowas liegt bei Ihnen auf dem Teppich. Sie fieser Dreckskerl! Die Kugel stammt von Ihnen! Da haben Sie sogar recht. Und niemand würde mir glauben, dass eine so zarte Hand wie die Ihre solche Bleikugeln in fremde Waffen und Wohnungen legen würde. Sie sind wohl nicht richtig bei Trost. Ich habe Sie nicht bezahlt, um mir einen Mord anzuhängen. Sie bebte vor Zorn. Es war ein hübscher Anblick. Ich genoss ihn noch ein wenig. Dann beruhigte ich sie wieder. Ich hielt noch immer die Kugel in der Hand und lächelte. Ich glaube, es ist besser, wenn Sie jetzt gehen. Schon möglich, dass das besser wäre, aber unsereins gehorcht manchmal seinen Instinkten und die sagen mir, dass es draußen öde und leer ist, solange ich diesen Fall nicht abgeschlossen habe. Der Fall ist abgeschlossen. Ja, der gute Giovanni ist zusammengebrochen, als er erfuhr, dass in seiner Wohnung Munition gefunden wurde. Munition, die Sie dort verstaut haben. Was haben Sie ihm versprochen, damit er diesen Wahnsinn mitmacht? Geld? Ruhm? Oder den Reißverschluss Ihres entzückenden Kleides? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Das wissen Sie sehr wohl. Sie wollten ein wenig Publicity und da kam Ihnen die Idee mit dem Mordanschlag. Sie überredeten Giovanni, scharfe Munition bei der Szene zu verwenden. Vermutlich sollte er bloß jemanden verletzen. Leider traf er ins Schwarze. Als Ihnen klar wurde, dass es jetzt um einen Mord ging, haben Sie in Giovannis Wohnung die scharfe Munition versteckt, damit alles an ihm hängen bleibt. Irgendwann wird er Sie zwar noch beschuldigen, aber wer wird dem kleinen Giovanni schon glauben? Diese Geschichte ist idiotischer als all die schwachsinnigen Drehbücher, die mir bis jetzt angeboten wurden. Sie spielte ihre Rolle nicht übel. Es kam, was kommen musste. Giovanni gestand alles und beschuldigte sie, in ihrem Auftrag gehandelt zu haben. Der gute Giovanni hatte einen kleinen Knacks abbekommen und das stellten dann auch die Gerichtspsychiater fest. Der Fall wurde nie restlos aufgeklärt. Rita Solaris erhielt danach einige Rollen in mittelprächtigen Filmen. Sie schaffte 3 Regisseure, aber nie den großen Durchbruch. Später sah ich sie mal im Fernsehen. Sie machte Werbung für Strumpfhosen. So geht das. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, auf einen anderen Kanal schalten.